He will be giving his testimony. I don't need to this message. I don't know, Papa, you have something. I want a question. Papa said, I've already started. Praise the Lord. Yeah. Amen. And there's no Amen. Message said, on Zontag. Okay. Then Papa will give you son on Sunday. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today the Lord have two messages for us, but they are very short. Amen. Amen. And these two messages are very important. It's about us here. Amen. Amen. Said our focus should be Christ. In der heutigen Botschaft, also der Herr hat heute zwei Botschaften für uns, die sehr kurz sind. Und in der Botschaft geht es darum, dass der Fokus für uns Christus sein sollte. Aujourd'hui, Dieu a deux messages pour nous, et puis ils sont vraiment courts, mais c'est vraiment, c'est adressé à nous pour que notre concentration soit Jésus-Christ. He said our focus should be He. Unser Fokus sollte er allein sein. Notre concentration doit seulement être Jésus-Christ. Our focus should be He, should be Christ, and how He did everything here on earth. Unser Fokus sollte einzig er sein, sollte einzig Christus sein und wie er alles in der Welt hier vollbracht hat. In notre concentration doit être seulement Jésus-Christ et la façon comment il a agi sur terre. Notice something, how he did everything here. Und es geht darum, wie er die Dinge hier auf der Erde vollbracht hat. La façon comment il a agi sur terre. How he was able to achieve the victory for us. Wie er in der Lage war, den Sieg für uns zu erzielen. La façon comment il était capable à avoir la victoire pour nous. Amen. Amen. He came as a son, so that he will show us how to live as sons of God. Er kam als Sohn, um uns zu zeigen, wie wir als Söhne Gottes leben können. Il est venu étant un fils pour nous montrer comment on peut vivre comme un fils de Dieu. You can see, if you see how he lived, he never lived naturally. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus hier gelebt hat, dann sehen wir, dass er nicht ein natürliches Leben gelebt hat. Si on considère la façon comment Jésus-Christ vivait, on peut voir qu'il ne vivait jamais naturellement. How he solved problems, they were all supernatural. Und alles, was er getan hat und die Probleme, die er gelöst hat, war auf übernatürliche Weise. La façon comment il a résolu les problèmes, c'était jamais naturellement, mais toujours surnaturellement. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And our prayer should be, Lord, help us to stop thinking like men, but like Christ. Amen. Und unser Gebet sollte sein, Herr, hilf uns, dass wir aufhören, menschlich zu denken, sondern wie Christus zu denken. Et notre prière doit être qu'on arrête de penser comme l'homme, mais de penser comme Dieu. Our prayer should also be, Lord, help us to stop speaking like men, but like Christ himself. Und unser Gebet sollte auch sein, Herr, hilf uns, dass wir aufhören, menschlich zu sprechen und stattdessen zu sprechen, wie Christus gesprochen hat. Et notre prière doit être aussi qu'on arrête de parler comme l'homme ou bien des êtres humains, mais de commencer à parler comme Dieu lui-même. We have been taught how to speak like men. Uns wurde beigebracht, wie man menschlich spricht, schon von Geburt an. Nous avons été appris la façon comment on doit parler comme homme. We have been taught how to think like men, how to speak like men, how to solve problems like men. Von Geburt an wurde uns beigebracht, wie wir sprechen, wie die Menschen dieser Welt, wie wir uns menschlich Probleme lösen, wie wir menschlich Dinge an Dinge herangehen. Oui, et dès le début, on nous a montré comment résoudre les problèmes à la façon humaine, ou bien comment penser comme un homme, ou bien comment agir comme un homme. Heaven has its own thought, its own way of thinking, its own way of speaking. How to what you pronounce. You don't say good luck. You say blessing. Amen. There's nothing like good luck. Amen. Amen. Because there's nothing good on earth. Amen. Except Christ. Yes. You see, he has his own ways. Amen. Amen. His favor. Amen. You can see all these ways. That is the ways of the kingdom of heaven. Aber der Himmel hat seine eigene Sprache, der hat seine eigenen Worte, seine eigene Wortwahl. Deswegen sprechen wir nicht wie die Menschen und sprechen Wörter aus wie Glück, weil Glück gibt es hier nicht auf dieser Welt, oder gut oder genau oder gute Gedanken oder positiv zu denken, weil es hier auf dieser Welt nichts Positives gibt, aber im Himmelreich das Himmelreich hat sozusagen sein eigenes Vokabular. Da sprechen wir darüber, dass wir gesegnet sind, dass wir die Gunst vom Herrn haben, und das sprechen wir aus. Et on doit savoir qu'au royaume des cieux, il y a donc le royaume des cieux a son propre vocabulaire, ou bien son propre pensée. Ça signifie aussi que la façon comment le monde parle, on ne peut pas parler comme ça. Si le monde dit par exemple à bonne chance, ça ne signifie pas que nous, si on peut le répéter, parce qu'il n'y a pas quelque chose de bon ici sur terre, seulement le Christ est bon. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose comme bonne chance, mais pour nous, c'est une bénédiction. You know, Jesus said, there are things that be of men, and there are things that be of God. Let's go to Matthew 16. Wir lesen Matthäus 16 und sehen, dass Jesus auch davon gesprochen hat, dass es Dinge dieser Welt gibt und Dinge aus dem Himmelreich. Et même Jésus-Christ nous a dit qu'il y a des choses qui sont humaines et les choses qui sont divines. Et c'est ça, on va lire aussi dans Matthieu 16. Matthew 16, from verse 21. Matthieu 16, ab Vers 21. Praise the Lord. Matthieu 16, verset 21. Amen. Amen. From verse 21, please. Mm-hmm. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. 23. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Praise the Lord. There are things that be of God, and there are things that be of men. Und diese Stelle zeigt uns, dass es Dinge gibt, die menschlich sind, und Dinge gibt, die göttlich sind. Verset 23 nous montre qu'il y a des choses qui sont humaines et des choses qui sont de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Again, our prayer should be, God help us. Lord help us. To stop thinking like me, but like you. Nochmal, unser Gebet sollte sein, Herr, hilf uns, dass wir nicht menschlich denken, sondern dass wir denken, wie du denkst. Et notre prière doit encore être que Dieu doit nous aider à ne pas penser comme l'homme, mais de penser comme Dieu lui-même. And also, Lord, help us to speak like you and not like me. Und Herr, hilf uns, dass wir so sprechen, wie du sprichst und nicht menschlich sprechen. Et notre prière est aussi qu'on parle pas comme l'homme, qu'on parle comme Dieu, comme Jésus-Christ. That whenever we speak, you are the one speaking through us. Dass wann immer wir auch sprechen, du derjenige bist, der durch uns hindurch spricht. Et que n'importe quand on parle, que c'est seulement Jésus-Christ qui parle à travers de nous. If you are not the one going to speak, we should not speak. Und wenn du, Herr, nicht derjenige bist, der sprechen will, dann werden wir auch nicht unseren Mund aufmachen. Et si notre prière est aussi que si ce n'est pas Dieu qui parle à travers de nous, qu'on ne parle pas aussi, qu'il ferme notre bouche. Praise the Lord. Hallelujah. You know, your thoughts and your words should be from the Lord. Deine Gedanken und deine Worte sollten einzig und allein vom Herrn sein. Tes pensées et tes paroles doivent seulement être de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We have been taught a lot how to think like me, and it's a problem in the kingdom of heaven. Uns wurde jahrelang beigebracht, wie wir menschlich denken können, und das stellt ein Problem dar für uns für das Königreich Gottes. Nous avons été appris comment penser dans une manière humaine, mais c'est ça le problème pour les enfants au royaume des cieux. You know, in the natural world, you know, the how always comes from you, the person that is, you know, that have the problem. You are going to think of how you are going to solve it, and the end result And how it will work. And you just think of how things are going to be fixed. Mm-hmm. And the kingdom of heaven is opposite. In der natürlichen Welt ist es üblich, dass man sich zuallererst Gedanken um das Wie macht. Ne? Wie erreiche ich Dinge? Wie schaffe ich es bis zu diesem bestimmten Punkt? Oder wie erreiche ich dieses Ziel? Du machst dir Gedanken über dieses Wie und gehst diesen Weg danach, den du dir halt gedanklich schon aufgebaut hast. Aber im Königreich Gottes ist es genau andersrum. Et si tu appartiens au monde et puis tu penses la façon une manière dans une manière humaine, là tu vas toujours penser des solutions, donc tu vas chercher à avoir des solutions pour tous tes problèmes, mais au royaume de Dieu, ce n'est pas toi la personne qui peut résoudre les problèmes, mais c'est seulement Jésus-Christ qui peut le faire pour toi. Et c'est ça pourquoi les enfants de Dieu ont toujours des difficultés à laisser le Saint-Esprit guider leur vie. He said in everything and in everything, including our journey to Nigeria, what we are going to do there, the heart is He. Amen. And not man. Amen. Hat gesagt, dass alles, was wir tun und auch was unsere Reise beinhaltet, everything concerning our life is He. Alles, was unser Leben betrifft, was unsere Reise nach Nigeria betrifft, alles, was Wie-Fragen sozusagen hervorheben sollte, ist alles Christus selbst und er ist derjenige, der alles lösen wird. Und die Lösung selbst ist. Dieu, le Saint-Esprit m'a dit que tout qui concerne notre voyage au Nigeria, mais disons notre séjour au Nigeria, c'est seulement Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est complètement au contrôle. Et c'est la même chose aussi avec avec nos vies. C'est lui qui est au contrôle de toutes les solutions. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go to Mark 4, please. Wir lesen Markus 4. Mark 4. Praise the Lord. Amen. Mark 4 from verse 26. Markus 4, Vers 26. Mark 4, Vers 26. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Mm-hmm. From verse 26. He said, and he said, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up. He knoweth not how. For the air bringeth forth fruit of herself. First the blade, then the ear. After that, the full comb in the ear. Praise the Lord. Amen. Verse 27 said, he knoweth not how. In Vers 27 lesen wir, dass ohne dass er es weiß. Et dans verset 27, on peut voir que Jésus-Christ nous dit qu'on ne sait pas comment. Donc on a écrit sans qu'il sache comment. Donc l'homme ne sait pas comment les choses se fassent. We should learn to allow our heart to be of the Lord. Wir sollten lernen zuzulassen, dass unser Wie vom Herrn kommt. Et on doit permettre que notre comment vienne de Dieu. You know, go to Luke 1, verse 34. Wir lesen Lukas 1, Vers 34. Verset 34. Amen. Verse 34. Verset 34. Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? How? You know, praise the Lord. Hallelujah. And in verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee. If you can see the how. Mm-hmm. Amen. Amen. The how is not from you. Mm-hmm. And we should stop bothering ourselves about the how. Mm-hmm. In Vers 34 sehen wir, dass eine Wie-Frage gestellt wurde von Maria, dass sie sich gefragt hat, wie kann das sein? Und in Vers 35 wurde die Frage beantwortet, das Wie kommt vom Herrn, kommt vom Heiligen Geist. Und wir sollten zulassen, dass in unserem Leben die Wie-Fragen auch vom Herrn beantwortet werden. Et dans verset 34, Marie a même demandé la question, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc ça montre que c'est complètement Dieu qui est au contrôle, c'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit qui agit. Praise the Lord. Amen. Amen. He said we should beware of the thought of how. Sagt, because that is what brings worries. Der Herr sagt, wir sollen uns in Acht nehmen auf diese Wie-Gedanken. Wir sollen uns in Acht nehmen vor diesen Wie-Gedanken, weil diese Wie-Gedanken sehr viele Sorgen mit sich bringen. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'on doit faire très attention avec nos pensées quand on pense à oui, comment les choses vont se faire, parce que c'est là où on ouvre la porte pour des soucis. Whatever you want us to do, there's no natural how can fulfill it. Yes. Was auch immer der Herr von uns möchte, was wir tun sollen, es gibt kein natürliches Wie, keine natürliche Art und Weise, wie es vollbracht wird, sondern es wird nur auf göttliche, auf Christusweise vollbracht werden. Et n'importe comment on fasse les choses, il n'y a aucun comment peut il n'y a aucun comment naturel qui peut nous montrer ou bien être une solution pour nous. You know, Moses was having problem with the how. Mm-hmm. How he was going to save the children of Israel. Mm-hmm. And that's why he kissed somebody. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. No natural ways can solve his own, can do anything in his system. Mm-hmm. In his ways. Und wir sehen das auch im Leben von Mose, dass er sich auch mit der Wie-Frage beschäftigt hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, wie er das Volk Israel aus der Hand der Ägypter befreien kann. Und diese Wie-Frage hat ihn so bekümmert, dass er versucht hat, diesen göttlichen Auftrag auf menschliche Art und Weise zu lösen, indem er die Ägypter tötet. Aber es gibt keinen menschlichen Weg oder keine menschliche Lösung, die dass den Auftrag Gottes oder das, was vom Himmelreich kommt, erfüllen kann. Et on peut même voir que Moïse, par exemple, essaie de demander aussi comment il peut délivrer les enfants, le peuple Israël d'Égypte. Et c'est ça pourquoi il a été même capable de tuer une autre personne, parce qu'il pensait que le comment va être résolu à travers une façon humaine. Et c'est ça pourquoi l'homme ne comprend pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas. C'est pas parce que c'est parce que les chemins de Dieu ne sont pas comparable avec celle de l'homme. You know, whatever he has for us, let us stop thinking and worries about the how. Amen. He said he can see it in all our hearts. Mm-hmm. That the how is bothering us. Mm-hmm. And it should never be. Mm-hmm. If we really know him. Mm-hmm. In allem, was der Herr mit uns vorhat, lasst nicht zu, dass ihr so voll seid von diesen Gedanken, wie die Dinge passieren werden, weil der Herr selber gesagt hat, dass er es sieht in euch. Ne? Er sieht, dass diese Gedanken von wie euch bekümmern, euch beschäftigen. Und das sollte nicht sein. Wenn dir wirklich klar ist, wer der Herr wahrhaftig ist, dann sollten dich diese Wie-Fragen überhaupt gar nicht beschäftigen. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'on doit arrêter de se demander comment les choses vont fonctionner ou bien marcher, parce qu'il peut voir que le comment, il peut le trouver dans tous nos cœurs, et ça doit jamais, c'est pas, oui, comme les enfants de Dieu, ce n'est pas bien que ce soit comme ça, parce que ça montre qu'on ne connaît pas. He said none of your how can give you its own result. Mm-hmm. Und keiner deiner Wie-Lösungen wird das Ergebnis von Christus erzielen. Il a dit que tous tes comment ne peuvent pas amener les résultats de Jésus-Christ. You know, if you look at Moses, he wanted to use his own heart to fight Pharaoh. Wenn wir uns wieder Mose anschauen, er wollte beispielsweise seine eigene Wie-Lösung. Who are you compared to Pharaoh, naturally? Er wollte, wenn wir uns das Leben von Mose beispielsweise anschauen, er wollte seine Wie-Lösung auf seine Art und Weise durchsetzen, aber wir sehen, dass das bei Mose nicht geklappt hat. Und auch bei dir wird deine eigene Wie-Lösung nicht klappen und das Resultat von Christus erreichen. Et oui, même Moïse, il s'est demandé aussi comment il peut délivrer le peuple Israël d'Égypte. Et puis si tu compares Moïse et le Pharaon, naturellement, tu peux voir que Moïse n'a même pas une chance. Mais c'est ça pourquoi ça montre que Jésus-Christ est complètement au contraire, parce que son comment n'est pas comparable avec celle de l'homme. You know, in the natural world, people, when they have it, they have something to do, they always know they have. In der natürlichen Welt ist es absolut üblich, dass wenn Leute was vorhaben, dass sie sich auch gleichzeitig Gedanken machen, wie sie die Sache auch erreichen. Et au monde, c'est normal que quand l'homme a un projet, il a aussi déjà préparé son comment, donc il a déjà une solution. Amen. You know, in the kingdom of heaven, we have our how, and that how is Christ. Amen. And that is why, you know, the natural world, they follow their how. In the kingdom of heaven, we should follow our heart, which is Christ Jesus. Amen. Und im Königreich Gottes haben wir auch unser Wie, aber unser Wie ist Christus. Und die natürliche Welt, sie folgt ihren Wie, sie folgt ihrem Plan, das, was sie selber sozusagen in ihren Gedanken schon schmieden. Aber im Königreich Gottes folgen wir unserem Wie und wir folgen unserem Christus, weil er unser Wie ist. Et notre roi et au royaume des cieux, nous avons aussi notre comment, mais notre comment donc solution est Jésus Christ. Et même le monde aussi, c'est son comment, mais nous, on suit celle de Jésus-Christ. The life you now live is not the natural life. Das Leben, das du aktuell lebst, ist kein natürliches Leben. Et la vie que tu vis, ce n'est pas une vie naturelle. You have his life. Du hast sein Leben. Tu as sa vie. Praise the Lord. Hallelujah. Allow him to live that life through you. Lass zu, dass er sein Leben durch dich hindurch leben kann. Permet que Jésus-Christ vit sa vie à travers de toi. Nothing here. Age, time, it can affect you. Nichts because hier. you are not of here. Nichts hier auf Erden, nicht dein Alter, nicht nicht deine Herkunft, nicht dein Bildungsstand, nichts hier sollte das beeinflussen. Not your color, not even your color, nothing. Nicht deine Hautfarbe, nicht deine Größe, nichts, was hier irgendwie irdisch ist, sollte dich beeinflussen können, denn du gehörst nicht zu dieser Welt. Amen. Et si tu es un enfant de Dieu, oui, rien peut t'affecter. Ton âge peut pas t'affecter, ta peau de couleur, ton âge, ton travail, ton éducation, donc rien peut t'affecter si tu appartiens vraiment à Jésus-Christ. You know, the feeding of thousands with two fish and five loaves. Imagine if you and me today, the Lord will tell you us to feed thousands. Mm-hmm. How we are going to think about it mm-hmm. and to solve it. Mm-hmm. Erinnert euch an die Speisung der Tausend. Wenn der Herr uns heute sagen würde, dass wir auch mit fünf Broten und zwei Fischen tausende Menschen zu essen geben sollen und mit Essen versorgen würden, wie würden wir heute reagieren? Mm-hmm. Rappelle-toi l'histoire où Jésus-Christ a multiplié 5 pains et 2 poissons. Imagine si toi tu allais être dans cette position et puis Jésus-Christ t'a dit que tu dois nourrir 5000 personnes. Comment tu allais réagir? You understand it? As God's children here in this ministry, the Lord will now tell us, you know, to now come that we are going to feed thousands. Mm-hmm. And we only have 2 fish and 5 loaves to feed them. Thousands. Mm-hmm. You know, how are we going to do things? Stellt euch das we mal do it like the Lord. Well, we have 2 options. To follow his ways. Or to follow the other way. Stellt euch das mal bildlich vor, dass der Herr wahrhaftig zu hierhin in die Gemeinde kommt und zu uns sagt, ihr werdet tausende füttern, aber ihr habt nur 2 Fische und 5 Brote zur Verfügung. Und du wirst die Gedanken machen, wie es wie das vonstatten gehen soll. Wirst du dann sozusagen in die Wie-Richtung gehen des menschlichen Gedankengangs, dass du dir denkst, okay, muss ich dafür jetzt einkaufen gehen, brauche ich dafür Geld, oder werden wir göttlich denken und denken nach Christus denken und denken, dass der Herr es auch versorgen wird? Mhm. Et imagine-toi que tu sois dans la position où tu as seulement 5 pains et 2 poissons, tu dois nourrir 5000 personnes. Tu as maintenant deux options. Soit tu agis selon le chemin de Dieu ou tu agis selon le chemin de l'homme et tu dois choisir. Are you getting it? Yeah. He came here to show us how to live his life. Amen. His life is different. Er kam hier auf die Erde, um uns zu zeigen, wie man dieses göttliche Leben lebt. Und dieses Leben ist anders. Et c'est ça pourquoi il est venu comme fils de l'homme, pour nous montrer comment vivre comme les enfants de Dieu, parce que sa propre vie est complètement différente. You know, that's why the kingdom of heaven never worked for God's children. Because they, you know, this, their ways, everything. You know, the system. Und deswegen, our kingdom of heaven should really be of the kingdom of heaven and not just its mouth. Und deswegen sollten Kinder Gottes wahrhaftig nach dem Königreich Gottes leben und nicht nur mit ihrem Mund bekennen, weil das Königreich Gottes Schwierigkeiten hat, im Leben von Kindern Gottes zu agieren, weil sie durch diese Systeme oder durch das, worauf sie groß geworden sind, die Systeme dieser Welt so geprägt sind, dass das System des Königreich Gottes gar nicht durchdringen kann. Das heißt, wir müssen wirklich Täter sein und handeln nach dem Prinzip des Königreich Gottes und nicht nach den Prinzipien dieser Welt. Et c'est ça pourquoi on peut voir que beaucoup des enfants de Dieu ont des difficultés d'agir selon le royaume de Dieu parce qu'ils sont toujours concentrés ou ils marchent toujours selon le système de ce monde. Et c'est ça pourquoi le royaume de Dieu ne peut pas agir mais se manifester aux vies des enfants de Dieu parce qu'ils sont deux systèmes différents. Amen. Amen. You know, even within countries, if you even compare within countries, Nigeria or Ghana or Congo or and here, you can see the difference is clear. How much more the kingdom of this world and the kingdom of heaven. Und wir können das auch mit verschiedenen Ländern vergleichen, dass wenn man beispielsweise Nigeria gegenüberstellt mit Deutschland oder Kongo oder einem anderen weiteren Land, wird man sehen, dass diese ganzen Länder unterschiedliche Systeme haben, unterschiedliche Sitten haben, unterschiedliche Handlungsweisen haben. Und wie viel mehr ist es dann zwischen dem Königreich Gottes und dieser Welt? Et c'est la même chose même avec des pays africains et des pays européens. Par exemple, le Congo ou bien le Nigeria, si tu compares les deux pays avec, par exemple, l'Allemagne, tu peux voir que ce sont deux pays différents et tout ça marche complètement différent. Et combien de plus le royaume de Dieu comparé avec le monde, ce ne sont pas les mêmes pays. Even common families. Consider different families. What they do here is different from what they do. They here they have their own rules and regulations. They are also so different. How much more the kingdom of heaven and the natural kingdom. Oder auch wenn wir uns zwei verschiedene Familien anschauen. Bei der einen Familie ist es vielleicht üblich, die Schuhe auszuziehen, wenn man in ein Haus reingeht. Und dann schaut man sich die andere Familie an und die haben beispielsweise andere Sitten. Das heißt, selbst in den Familiensystemen sieht man, dass es unterschiedliche Regularien gibt. Und wie viel mehr ist es dann im Königreich Gottes? Si on compare aussi des familles, l'autre famille, par exemple, n'aime pas entrer avec des chaussures à la maison. L'autre, ce n'est pas un problème. Donc, il y a toujours des différentes façons comment les familles vivent. Et c'est combien de plus même le royaume de Dieu et le monde. And that's why it's not even by prayer. The system, you have to know it. I don't know if somebody's getting it. Und deswegen geht es hierbei auch nicht um Gebet. Das heißt, du wirst das Königreich Gottes nicht nur durch Gebet allein irgendwie erlernen, sondern du erlernst es mit Hilfe des Heiligen Geistes. Es geht nicht nur um Gebet selbst. Ist es das, was System kennen. Ah, das System kennen, genau. Du erkennst das System nicht durch Gebet selbst. Danke. Ist es das, pourquoi tu ne peux pas connaître le système du royaume de Dieu à travers des prières? Non, mais c'est à travers la connaissance. Everybody, you know, people want to pray and change the system of Christ. They want to change the kingdom of heaven. It can never change. You have to come to the standard. Know how to operate there. Denn du kannst das Königreich Gottes nicht verändern, weder durch Gebet noch sonst irgendwas, sondern du musst sozusagen zu diesem Level kommen, zu diesem Level des Königreich Gottes kommen. Du musst es verstehen und es anwenden können für dich. Et c'est ça pourquoi les croyants veulent toujours changer le système du royaume de Dieu avec leurs prières. Mais c'est toi qui dois se soumettre au système du royaume de Dieu et agir selon le royaume de Dieu. He said, "There's nothing you can do against the truth, but for the truth." Mm-hmm. Remember that place. Denn du kannst nichts. Denn du kannst nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur für die Wahrheit. Et la Bible nous dit que tu peux faire rien contre la vérité, mais seulement quelque chose pour la vérité. Everything functions with the truth. Alles funktioniert durch die Wahrheit. His ways is the truth. Everything there. That is how you just learn it and just everything, you know, just like that. You can remember the issue, the woman with issue of blood. The system. It was the system that worked there for that woman. And all others were touching. Now, you know, that woman could understand. She understood the system. Are you getting it? And touched him with another hand. Amen. Though they were all touching him with the same hand. Und weil alles nur für die Wahrheit sozusagen arbeiten kann, funktioniert auch alles bei Christus anhand der Wahrheit und durch die Arbeit. Und das sehen wir auch durch die Wahrheit. Und das sehen wir auch im Leben von der Frau, mit der blutflüssigen Frau, die Blutkrankheit hatte, dass in ihrem Leben oder diese Heilung durch das System sozusagen vollzogen wurde. Weil alle Leute Jesus zu diesem Zeitpunkt angefasst haben. Aber ihr war dieses System bewusst, ihr war es klar. Und sie hat sozusagen es für sich in Anspruch genommen und dadurch konnte die heilende Kraft für sie wirksam sein, im Gegensatz zu den anderen Leuten. Et on doit savoir que tout marche seulement à travers la vérité, donc la vérité est le chemin. Et c'est ça pour qu'on peut voir la femme, par exemple, qui s'est née pour 12 ans. Elle, par exemple, elle avait compris le système du royaume des cieux parce qu'il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus-Christ. Mais elle, parce qu'elle avait la connaissance, la révélation du royaume des cieux, sa foi a fait la différence dans sa vie. If you go there and read it, Mark 5, you can see that woman, there was nothing like fasting and prayer. Nothing like fasting and prayer. Und die Geschichte von der Frau kann man in Markus 5 lesen. Und wir sehen, wenn wir uns das anschauen, dass diese Frau nicht gefastet und gebetet hat und stundenlang irgendwo sich eingeschlossen hat und gebetet hat, sondern sie hat einfach dieses System vom Königreich Gottes verstanden und angewendet. Et si, par exemple, on voit même la vie de cette femme, elle n'a pas prié de minuit à minuit, elle n'a pas fait des jeûnes, mais elle avait seulement cru. Amen. And there was something like even reading the Bible 24/7. This woman just believed. Und sie hat auch nicht, da gab es auch noch nicht die Bibel, die sie 24/7 hätte lesen können, sondern sie hat... She believed and never allowed anything to stop her. Stop her from being believing. Continue to believe. In spite of it, he never allowed anything in the flesh to take her, his attention. You know, they could have been stoned to death. Things could have, all those things, they were irrelevant to him, to this woman. Amen. She believed. Und es gab auch keine Bibel. For example, today, people will laugh at you if they did not walk. Mm. A lot of things can take you out. Mm. But this woman never go there. If it means death. Und wir sehen das im Leben dieser Frau, dass das Einzige, was sie wirklich getan hat, war einfach nur Glauben. Und ihr Glaube war so voll, dass nichts und niemand ihr Glaube auch aufhalten konnte. Ihr Glaube hat sie so krass dazu bewegt, dass sie in der Lage war, zwischen dieser Menschenmenge durchzulaufen und Jesus wirklich zu berühren. Und sie hat sich nicht Gedanken darüber gemacht, was andere Leute sagen oder ob sie vielleicht andere verletzen konnte oder so, sondern ihr Glaube hat sie dazu befähigt, dass sie aus Glauben sozusagen Christus angefasst hat, ne? Und das kann auch auf unser Leben zutreffen, dass man dann so beeinflusst ist oder geprägt ist, was andere Leute denken oder wie andere Leute von einem halten könnten. Aber wir sehen das im Leben dieser Frau, dass ihr das völlig egal war, dass sie einfach an ihrem Glauben festgehalten hat und durch ihren Glauben gehandelt hat. Oui, la femme qui s'est née pour 12 ans, elle, par exemple, elle n'a pas lu la Bible. Elle n'a pas lu la Bible 24/24, elle avait seulement sa foi. Et c'est ça pourquoi les choses marchaient pour elle, parce qu'elle n'était pas concentrée sur les faits naturels, mais elle était concentrée sur, sur le fait surnaturel qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que normalement, une femme comme elle, selon la loi des Juifs, elle était impure et puis elle pouvait avoir même peur que, est-ce que les gens, si les gens vont la lapider ou bien les chasser, mais elle, elle a seulement vu Jésus-Christ et c'est ça pourquoi quand elle a touché Jésus-Christ, elle avait montré une différence. Praise the Lord. Et même nous, les enfants de Dieu, par exemple, la raison pour laquelle nous avons des difficultés, c'est parce qu'on considère toujours l'effet naturel. Si par exemple on a une chose à faire, on va se demander, oh, si je fais cette chose, est-ce que oui, les gens vont se moquer de moi, ou bien qu'est-ce que, ou bien je peux même échouer. Et oui, on considère toujours la chair et pas le surnaturel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. There's no money we take to Nigeria if he is not involved. Nothing will work. Und es gibt no amount. Es gibt keine Summe, die wir mit nach Nigeria bringen könnten, um beispielsweise alles zu klären oder alles zu zahlen. Weil wenn der Herr nicht involviert ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Amen. Et n'importe combien de l'argent on amène au Nigeria, si Dieu n'est pas involvé, si Dieu n'est pas au contrôle, rien ne va marcher pour nous. Let's go to Matthew 14. Wir lesen Matthäus 14. Matthew 14. Amen. Amen. Again, imagine if the Lord just said, no, we are told we are going to feed thousands. Like we are going to Nigeria now. Amen. And you know, things that we are going to do there, the Lord wants us to do there, they are like feeding the thousands. And we only have just 2 fish and 5 loaves. What are we going to do? Amen. In Luke 14, Matthew 14. Yes, that's okay. Stellt euch vor, ihr werdet beauftragt vom Herrn, dass ihr tausende Leute füttern sollt, ne? Und unsere Nigeria-Reise, die jetzt bevorsteht, ist sozusagen wie dieser Auftrag, dass wir tausende füttern sollen und wir haben nur 5 Brote und 2 Fische in der Hand. Also es klingt sozusagen fast schon unmöglich, ne? Aber genau, wir lesen jetzt Matthäus 14. Imaginez-vous que Dieu vous donne un ordre de nourrir 5000 personnes et puis la même chose comment mais c'est même comparable avec notre situation qu'on va voyager au Nigeria puis oui nous avons rien physiquement et puis c'est ça pour qu'on va lire maintenant Matthieu 14. Amen. Amen. You know with just 2 fish and 5 loaves to feed thousands naturally it's impossible but with Christ all things are possible. Amen. Amen. Wenn du natürlich gesehen nur 5 Brote und 2 Fische hast, um tausende Leute zu ernähren, ist es natürlich gesehen unmöglich. Aber durch Christus und mit Christus ist alles möglich. Amen. De nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, c'est naturellement c'est impossible, mais avec Jésus-Christ, rien n'est impossible. Amen. Praise the Lord. Amen. We are not after any result, we are after Him. Mm-hmm. Uns geht es nicht um irgendwelche Ergebnisse oder irgendwas, was man an der. What are we going to achieve? It's we are after Him. Sondern uns. And not whatever we are going to achieve, because we are not after achievements. We are after just seeking Him. Und uns geht es nicht darum, irgendwelche Dinge zu erzielen, ne, irgendwas zu erreichen, sondern uns geht es einfach nur um Christus. Ne, wir sind hinter ihm her und er ist unser Ziel. Et nous sommes pas, on cherche pas des résultats naturels, on cherche pas des bons rapports, mais on cherche seulement Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. From verse 14, please. Matthäus 14, Vers 14. We'll read from verse 14 to 21. And Jesus went forth. On va lire Matthieu 14, okay. Verset 14 jusqu'à 21. Praise the Lord. Amen. And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion towards them. And he healed their sick. 15. And when it was evening, his disciples came to him, saying, this is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves virtues. That's the natural way. Consider the natural system. Amen. The disciples suggested the natural system, which does not belong to the kingdom of heaven. Und Vers 15 sehen wir, dass die Jünger Jesus einen menschlichen Vorschlag gegeben haben oder nee, eine menschliche Lösung gebracht haben zu der Situation, in der sie sich gerade befanden. Und diese menschliche Lösung, die von den Jüngern kam, ist aber nicht nach dem System vom Königreich Gottes. Et on peut voir comment dans verset 15 les disciples de Jésus-Christ ils ont proposé de oui ils avaient proposé une solution naturelle parce qu'il y avait des gens qui avaient faim et puis ils ont oui ils avaient une solution naturelle mais Jésus-Christ avait agi complètement différent dans verset 16. But Jesus said that is not of heaven. Amen. That's not the system of heaven. Amen. Jesus aber hat ihnen klar gemacht, dass es nicht das System vom Königreich Gottes diese Lösung. Mais Jésus-Christ a fait clair que ça c'est pas le système du royaume des cieux. Amen. Amen. Men have their ways of doing things. Heaven have its own ways of doing things. Der Mensch hat seine Art Dinge zu lösen und das Himmelreich hat auch seine Art Dinge zu lösen. Il a dit que l'homme a sa façon comment résoudre les problèmes et le royaume des cieux a aussi sa façon comment résoudre les problèmes. Amen. Men do know they solve problems by themselves. In the kingdom, the kings solve the problem. Die Menschen lösen ihre Probleme auf ihre eigene Art und Weise, aber im Königreich Gottes löst der König selbst die Probleme. Et oui, au monde, c'est l'homme qui peut résoudre. Qui peut résoudre des problèmes, mais au royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui le fait. Verset 16. Verset 16. But Jesus said unto them, they need not depart, give you them to eat. They don't need to go. Praise the Lord. Hallelujah. You give them something to eat. That is how it functions. That is how it works. That is how the kingdom, the king feed the family. Und in Vers 16 lesen wir die Antwort, die Jesus ihnen gegeben hat, dass er ihm sozusagen die Lösung vom Königreich Gottes präsentiert hat, dass sie nicht nötig haben zu gehen, sondern dass ihr sie füttern sollen und sie versorgen sollen mit Essen. Dans verset 16, Jésus-Christ a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Donc ça montre que Jésus-Christ a dit à ses disciples que eux ils ont la solution, c'est eux ils peuvent oui faire les choses, mais c'était pas selon le système de l'homme, mais selon le système de Dieu. Verset 17. And they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. Verset 18. He said, bring them here to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and broke and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all it, and were filled, and they took up of the fragment that remained 12 basket full. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 21. And they that had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to John version of it, please. That's John 6. Let's go to John 6. Und wir lesen Johannes 6 und lesen nochmal dieselbe Geschichte in der Johannes-Version. On va lire la même version dans verset dans Jean 6. We read from 1 to 7, please. Johannes 6, ab Vers 1. Jean 6, verset 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. After this thing, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Verse 2. And a great multitude followed him, because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Verse 5. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him. He said unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? Where are we going to buy bread that these people may eat? There are so many. Amen. Verse 6. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something? Mm-hmm. He always know what to do at the right time. Amen. Let us know how what to do. Amen. Amen. Amen. And let Christ be the doer of everything for us. Amen. Und wir sehen hier, dass Christus genau wusste, was er tun wird. Ne? Und wir sollten zulassen, dass auch Christus in unserem Leben der Täter ist aller Sachen. Et dans verset 5, on peut voir que Jésus-Christ, il sait quoi faire. Donc, il est toujours au contrôle. Et puis, c'est ça pour quand même nous, on doit savoir comment on doit faire les choses selon le roi monsieur. Praise the Lord. Amen. Look at verse 7. Philip answered him, said, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take it little. You know, it's as if, you know, I'm very sure Philip know how much they already have with them. Amen. Mm-hmm. He said even 200, I don't know, euro. It's not, cannot even buy the bread to feed all these people. Mm-hmm. Because they are very many. Then how do we get the money? Praise the Lord. Hallelujah. Und wir sehen, dass Philippus sich schon Gedanken darüber gemacht hat, wie viel Geld sie wohl zur Verfügung haben, und um Brot kaufen zu können. Und sagt hier in Vers 7, dass nicht mal 200 Denare ausreichen würde, damit alle versorgt werden. Et je suis sûr que dans verset 7, Philippe, il savait même, il était conscient de choses qu'ils avaient, donc de l'argent peut-être ils avaient, peut-être ils pensaient que nous avons seulement 200 euros ou bien 200 deniers, et on a écrit ça aussi ici, 200 deniers, mais ça suffit pas pour les enfants, pour nourrir 5000 personnes. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 6 again. Amen. Verse 6 is very interesting. He said, this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Mm. You know, the spirit always know what to do. Mm. It's only the flesh that does not even know. In Vers 6 lesen wir nochmal, dies sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Und der Geist weiß immer, was zu tun ist, aber das Fleisch weiß nie, was zu tun ist, oder ist verzweifelt und versucht, Lösungen zu suchen. Amen. Vers 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc ça montre que l'esprit sait toujours quoi faire, mais c'est la chair qui ne sait pas quoi faire. Amen. Let us not walk in the flesh, but in the spirit. Lasst uns nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern lasst uns im Geist wandeln. On ne doit pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. We should always know what to do. Wir sollten immer wissen, was zu tun ist. On doit toujours savoir qu'est-ce qu'on doit faire. We should not be like Philip. Wir sollten uns nicht wie Philipp verhalten. We should not be of the flesh. Wir sollten nicht, because the flesh will never know what to do. Wir sollten nicht fleischlich gesinnt sein, denn das Fleisch weiß nie, was zu tun ist. On doit pas être charnel, parce que la chair ne sait pas quoi faire. What the flesh knows is things of the flesh. Never the things of the spirit. Das, was das Fleisch kennt, sind lediglich Dinge des Fleisches. Deswegen würde es auch nach fleischlichen Lösungen suchen. Und es kennt den Weg des Geistes nicht. Mais la chair connaît seulement les choses charnelles, c'est ça, et pas les choses d'esprit. Et c'est ça pourquoi la chair est pas capable de faire quelque chose. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Let us be fast always to return to the Spirit. Mm-hmm. Amen. Because the Spirit always knows what to do. Mm-hmm. The Spirit always depends on the Father. Amen. Lasst uns schnell darin sein, zurück zum Geiste zu gehen, weil der Geist immer weiß, was zu tun ist, weil der Geist sich immer auf den Vater verlässt. Il doit être vite rentré en esprit, parce que l'esprit sait toujours ce qu'on doit faire, parce que l'esprit dépend toujours au Père, à Dieu, Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. In verse 8 and 9, a little boss me. Amen. Amen. Verse, look at it. One of his disciples, which? Andrew. Papa, can you help us to read it? Verse 8. Praise the Lord. Amen. John 6, verse 8. Let me read, please. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here which hath 5 barley loaves and two small fishes. But what are they among so many? Praise the Lord. Amen. You know, they are very right, naturally. What are they? What can that money do to solve the problem? It's just too little. But with Christ, nothing is little. Amen. Amen. Und wir sehen hier in Vers 9, dass die Jünger sich gerade fragen, was sollen wir mit diesen 2 Broten und mit diesen 5 Broten und 2 Fischen überhaupt bewirken. Ne? Das wird doch nie im Leben ausreichen, dass sie sich auch Fragen gestellt hat, was dieses kleine Pausenbrot gefühlt eines kleinen Jungen für so viele Leute bewirken soll. Aber wir wissen, dass durch Jesus Christus alles möglich ist. Amen. Dans verset 8 et 9, on peut lire un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ça nous montre ici que même c'était même le repas d'un petit garçon, mais Jésus-Christ a été capable de nourrir 5000 personnes avec ce petit repas. Praise the Lord. Amen. With man it's impossible, but not with him. Für den Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Jesus Christus. Pour l'homme c'est impossible, mais pas pour Jésus Christ. A little boy's me, what can he do among thousands? Said one of Jesus' disciples, Andrew. Wir sehen, dass Andreas, eines der Jünger von Jesus Christus, gefragt hat, was kann die Mahlzeit eines kleinen Jungen für so viele Menschen überhaupt bewirken? Amen. Et on peut voir que le disciple de Jésus-Christ, André, a dit, qu'est-ce qu'un petit repas d'un garçon peut faire pour 5000 personnes? You know, as we are preparing to travel to Nigeria, Christ's journey, you know, I don't think any money will be enough for us to accomplish what he has for us. Just like naturally, 2 fish and 5 loaves. You know, what can he do to feed thousands without Christ? Während wir uns gerade auf unsere Reise vorbereiten, die kürzlich bevorsteht, unsere Reise nach Nigeria, wird mir auch klar, dass keine Summe an Geld, die wir mitnehmen könnten, physisch, ausreichen würde für das, was der Herr mit uns vorhat. Genauso wie diese 5 Brote und 2 Fische natürlich gesehen überhaupt gar nicht ausreichen, um 5000 Leute zu ernähren. Et comme on se prépare pour voyager au Nigeria, j'ai compris que n'importe combien, ou bien disons n'importe quel montant nous avons, ce n'est pas suffisant pour faire ce qu'on veut faire là-bas au Nigeria. La même façon comme 5 pains et 2 poissons n'étaient pas suffisants pour 5000 personnes naturellement, mais on sait que Jésus-Christ est au contrôle. The Lord wants us to walk by what he called experience, Amen. And not what man called experience. Der Herr möchte, dass wir anhand dessen wandeln, was Erfahrung nennt und nicht das, was der Mensch Erfahrung nennt. Et Dieu veut qu'on marche selon les choses que Jésus-Christ appelle expérience et pas ce que l'homme appelle expérience. We walk by Christ and not by the flesh. Wir wandeln nach Christus und nicht nach dem Fleisch. On marche selon Jésus-Christ et pas selon la chair. We walk by the experience of Christ and not by the experience of the flesh. Wir wandeln nach der Erfahrung von Christus und nicht nach der Erfahrung aus dem Fleisch. on marche selon l'expérience de Jésus-Christ et pas selon l'expérience de l'homme. Vous lisez Lucas 5. On va lire Luc 5. Praise the Lord. Alléluia. Luke 5. From 4 to 10, we quickly read. Amen. Lucas 5, ab Vers 4. Luc 5, verset 4. There are two different experiences here. The experience of the flesh and the experience of the spirit. Somebody getting it. Amen. Und hier gibt es auch zwei verschiedene Erfahrungen, die gesammelt worden sind. Es gibt die Erfahrung aus dem Fleisch und es gibt die Erfahrung aus dem Geist heraus. Et dans verset 4, on peut voir qu'il y a deux expériences différentes. Il y a l'expérience de la chair et l'expérience de l'esprit. From verse 4, please. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your net for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, you can see they experienced lack before. Are you getting it? Amen. Amen. Nevertheless, as your word, I will let down the net. Praise the Lord. Amen. Amen. You can see two different experiences here. And he really let down the net. Und wir sehen hier in Vers 5 die Erfahrungen, die hier uns präsentiert werden. Wir haben die eine menschliche Erfahrung, die Erfahrung, dass man die ganze Nacht nichts gefangen hat, ne, den Misserfolg. Und dann die geistliche Erfahrung, dass man anhand des Wort Gottes trotzdem das Netz hinauswirft. Et dans verset 5 et 6, on peut voir qu'il y avait deux expériences. Il y avait l'expérience de la chair, où Pierre avait déjà fait l'expérience, oui, que quand il avait jeté le filet, que rien marchait. Et là aussi, on a l'expérience de Jésus-Christ. Et puis, après Pierre, il a agi selon la parole de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Verset 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their nets break. 7. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man. O Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then in verse 9, for he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes, which they had taken. 10. And so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We walk by experience of Christ, that of the Spirit. Amen. Amen. That's why the Old Testament is still there for us today. Amen. Amen. Can see how they walk by believing the Lord. Wir wandeln nach der Erfahrung von Christus und nicht nach den menschlichen Erfahrungen. Deswegen ist es auch gut, dass wir beispielsweise das Alte Testament noch vor Augen haben, weil wir sehen die Erfahrungen, die gemacht worden sind. Wir sehen, wie der Herr agieren kann. Wir sehen, wie kraftvoll der Herr ist. Und wir wandeln nach dieser Erfahrung, nach dieser Erkenntnis und nicht nach der menschlichen Erfahrung. Et c'est ça pourquoi on marche selon l'expérience de Jésus-Christ et pas selon l'expérience de l'homme, parce qu'on peut voir comment Jésus-Christ, quand il disait quelque chose, ça s'est manifesté. Donc ça montre qu'on peut faire confiance à ce que Jésus-Christ nous dit. Peter once experienced the flesh, and now when Jesus now, you know, through the word, believing the word and acting on it, he now experienced that of the Spirit. Petrus hat hier einmal die menschliche Erfahrung gemacht, die fleischliche Erfahrung, diesen Misserfolg, dass er die ganze Nacht nichts gefangen hat. Und nachdem er das Wort vom Herrn gehört hat, ne, und nach diesem Wort von Christus auch gehandelt hat, hat er die Erfahrung, die geistliche Erfahrung gesammelt, ne, dass das Wort von Jesus Christus treu ist und das erfüllt, was es aussagt. Praise the Lord. Amen. James 3. Wir lesen Jakobus. Tu peux voir que il a marché selon l'expérience de l'Éternel, pas selon l'expérience, sa propre expérience qu'il avait eue, sinon il n'allait pas être capable à croire à l'Éternel. Praise the Lord. Amen. And the number two of it that he gave us, that he wants us to know, he said we should be beware of strife. We should beware. Beware of strife. Hate, misunderstanding, fighting one another. Mm-hmm. We should beware of it. Amen? Amen. If you go to James 3, verse 16, he said, because Satan is planning, he has plans, and he wants to stick in and destroy. Mm-hmm. He knows what is coming. You already know. Mm-hmm. Amen? Mm-hmm. Let's go to James 3, please, verse 16. Mm-hmm. Wir lesen Jakobus 3, Vers 16 und schauen uns jetzt sozusagen den zweiten Teil an, was der Herr uns für heute gegeben hat, dass wir uns in Acht nehmen sollen vor Bestrebungen, die nicht von ihm kommen, ne? Also ja, von Zwietracht und Streit zwischeneinander. Ja. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Et maintenant, on va commencer avec la deuxième partie de la prédication. Et c'est ça pourquoi on va lire Jacques 3, verset 16, parce que maintenant, on va parler sur, oui, qu'on doit faire attention, parce que le diable, il connaît aussi notre projet. C'est ça pourquoi il veut toujours chercher une porte pour entrer dans nos vies. Et c'est ça pourquoi on doit détester des disputes entre l'un et l'autre. Praise the Lord. He said, for where envy and strife is, there is confusion and every evil work. Praise the Lord. Hallelujah. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und nicht, da ist Unordnung und jede böse Tat. Amen. Dans le verset 16, on a écrit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. He says, Satan is planning seriously to bring misunderstanding, fighting one another, so that people will be offended in one way or the other. Then the door will be open for Satan to do his job. Der Herr hat mir gesagt, dass der Teufel wirklich hart daran arbeitet, Neid, Zwietracht und Spaltung zwischen den Geschwistern zu bringen und dass wir uns davor in Acht nehmen sollen. Et oui, le Saint-Esprit m'a révélé que le diable, il est vraiment en train de planifier un grand dispute entre nous parce que il comprend que quand on ouvre la porte pour la division ici dans cette église, c'est là où il va être capable à faire tout son travail vraiment bien. Amen. Amen. Say, husband and wife, beware of strife. Ehemann und Ehefrau, nehmt euch in Acht vor Streit und Zwietracht. Femme et mari, faites attention des disputes et de la division. Then brothers and sisters, Brüder please beware of misunderstanding, fighting one another, provoking one another. If you are going to provoke one another, it should be in love and not in hate and not in grudges. Don't have that. Don't have any satanic weapon with you. Und auch Geschwister untereinander, bitte nehmt euch in Acht vor Zwietracht, vor Spaltung, vor Streit, vor Missverständnissen untereinander. Et oui, comme j'ai déjà dit, hommes et maris, mais aussi frères et sœurs, arrêtez d'avoir des disputes ou bien des rancunes dans vos corps parce que c'est là où vous allez ouvrir la porte pour le diable. Und wenn ihr euch aneinander provoziert, dann provoziert euch aneinander in der Liebe von Christus, ne? Und die sollte von Christus kommen und nicht aus dem Fleisch. Also benutzt nicht die Waffen des Teufels zwischen den Geschwistern. Et si vous allez donc arrêtez aussi de vous provoquer l'un et l'autre, et si vous voulez vous provoquer, là ça doit être seulement dans l'amour en Jésus-Christ et pas que vous utilisez les armes de Jésus-Christ. Wir lesen, praise the Lord. Wir lesen Philippa 2, Vers 3 und 4. On va lire Philippe 2, verset 3 et 4. It says, let not it be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So let's go to Galatians also. Galatians 6 also said the same thing. Please quickly go there now. Wir lesen Galater 6. Maintenant on va lire Galates 6. Galatians 6, verse 1 and 2. Vers 1 und 2. Verset 1 et 2. So brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such in one in the spirit of meekness, considering yourself, lest thou also be tempted. Amen. Amen. It means two wrongs cannot make a right. Mm-hmm. They are wrong, and through your correction, you are now also wrong. Mm-hmm. Und cannot make things right. Mm-hmm. Und hier in Vers 1 lesen wir, dass es darum geht, wenn man jemanden belehrt, halt selber auch geistig gesinnt zu bleiben, ne? Im Geiste zu bleiben, weil wenn die Person, die falsch lag, sozusagen schon außerhalb von Christus gehandelt hat und du mit deiner Belehrung dann auch nicht mehr im Geiste bist, dann ist niemandem geholfen. Mm-hmm. Galatiens verset 1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc ça montre que si toi, par exemple, tu corriges un frère ou bien une sœur qui est dans le péché, qui est dans le mal, tu dois faire attention que toi, si tu ne tombes pas dans le mal. Et c'est ça pourquoi le Saint-Esprit parle ici. Praise the Lord. Amen. Look at verse 2. It says, bear ye one another's burdens. Deux. And so fulfill the laws of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Love them so much. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Correcting one another in love.